Erzählung des großen amerikanischen Kriminalklassikers Dashiell Hammett mit dem Titel »Einmal New York und nicht zurück«. Schauplatz des Geschehens ist San Francisco in den 20er Jahren. Die Radiofassung schrieb und inszenierte Hans Rosenhauer mit Rüdiger Kirschstein in der Rolle des berühmten dünnen Mannes, des Detektivs Thin. Einmal New York und nicht zurück. Kriminalhörspiel nach Dashiell Hammett. Hörspieleinrichtung und Regie Hans Rosenhauer. Guten Abend, bringen Sie uns bitte einen Kaffee. Für mich ein Whisky, wenn's geht. Ja, ein Whisky für Mr. Finn. Tja, aber ich glaube nicht, dass wir so weiterkommen, Mr. Zumwalt. Ich soll Ihren Kompagnon suchen, okay, mit sowas verdiene ich mein Geld, aber warum kommen Sie erst jetzt damit zu mir, 2 Wochen nach seinem Verschwinden? Wenn ich diesen Fall übernehmen soll, muss ich die ganze Geschichte kennen. Wahrscheinlich haben Sie recht. Nur bitte zu niemandem ein Wort. Ich bin Privatdetektiv, Verschwiegenheit gehört zu meinem Job, also. Vor etwa 2 Monaten übergab uns ein Klient, ein Mr. Gorham, Papiere im Wert von $100,000. Er musste für längere Zeit geschäftlich in den Orient und wollte, dass wir die Papiere bei günstiger Geschäftslage für ihn verkaufen. Gestern nun war ich wegen einer anderen Angelegenheit an unserem Schließfach und musste feststellen, dass Mr. Gorhams Papiere verschwunden waren. Ist das Schließfach hier in der Firma? Nein, im Tresorraum der Golden Gate Trust Company. Wer konnte außer Ihnen noch an das Fach? Dan. Nur Dan und ich hatten die Möglichkeit. Wann haben Sie die Papiere das letzte Mal gesehen? Am Samstag, bevor Dan abreiste, waren Sie noch im Tresor. Irgendwelche Anhaltspunkte, wann und wie die Dinger verschwunden sein könnten? Naja, man sagte mir bei der Bank, dass Dan am darauffolgenden Montag noch einmal da gewesen sei. Der Kaffee? Danke. Und Ihr Whisky, Mr. Finn. Danke. Lassen Sie uns noch mal durchgehen, was Sie mir bisher erzählt haben, Mr. Zumwalt. Und korrigieren Sie mich, wenn ich etwas falsch verstanden habe. Ja. Ihr Teilhaber Daniel Rathbone sollte am 27. August, also vor etwa 2 Wochen, nach New York fahren. Das war ein Montag. Er sollte sich dort mit einem Klienten treffen, einem Mr. Monsieur Dupuis. Ja. Ein französischer Klient. Stattdessen erschien Rathbone an diesem Montag im Büro mit seinem Gepäck und erklärte, er müsse die Reise nach New York verschieben, wegen einer wichtigen persönlichen Angelegenheit. Darüber kam es zwischen ihnen zu einem Streit. Sagen wir lieber zu einer kleinen Auseinandersetzung. Jedenfalls bestanden sie darauf, dass er seinen Termin in New York einhielt. Nun ja, Monsieur Dupuis ist einer unserer wichtigsten Klienten. Hinzu kam, dass sie schon ein paar Tage vorher eine kleine Auseinandersetzung hatten, wegen eines fragwürdigen Geschäfts, das Rathbone abgewickelt hatte. Bitte, verstehen Sie das nicht falsch. Dan hatte nichts Unredliches getan. Es war nur so, dass er einige Transaktionen in die Wege geleitet hatte, die... Naja, also ich war der Meinung, er habe die Moral dem Profit geopfert. Und das ist bei einer so gut beleumundeten Firma wie der unsere... Ihre kleine Auseinandersetzung verschärfte sich dann. Da es in letzter Zeit schon häufiger Ärger gegeben hatte, einigten sich darauf, ihre Partnerschaft so schnell wie möglich zu beenden. Um alles in Ruhe zu besprechen, fuhren sie gemeinsam in ihr Haus in der 14th Avenue. Das Gespräch dauerte ziemlich lange und da Mr. Rathbone bereits aus seinem Hotel ausgezogen war, übernachtete er bei ihnen. Ja. Ach, ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass ich normalerweise bei Bekannten wohne. Ich lebe von meiner Frau getrennt, wir wollen uns scheiden lassen. Deshalb steht das Haus auch zum Verkauf. Das Gespräch verlief außerordentlich erfreulich. Dan erklärte sich einverstanden, seine privaten Angelegenheiten zurückzustellen und doch noch nach New York zu reisen. Am nächsten Tag, also Dienstag, fuhren Sie und Rathbone dann zusammen ins Büro. Nicht ganz. Ich fuhr allein. Dan wollte noch etwas in der Stadt erledigen. Er kam erst kurz vor 12. Er hatte vor, den Nachtzug nach New York zu nehmen und beauftragte Mr. Quimby, das ist unser Buchhalter, die notwendigen Reservierungen zu besorgen und das Gepäck aufzugeben. Das hatte er die Nacht über im Büro gelassen. Wir gingen noch zusammen essen. Dan unterschrieb dann noch ein paar Briefe im Büro und fuhr am späten Nachmittag zum Bahnhof. Darauf hörten Sie ungefähr 10 Tage nichts mehr von ihm, bis Monsieur Dupuis telegrafisch anfragte, warum Westbourne nicht gekommen sei, richtig? Ja. Ich rief seinen Bruder in Chicago an. Ich dachte, vielleicht hat Dan bei ihm Zwischenstationen gemacht, aber nichts. Die beiden hatten sich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Monsieur Dupuis schickte dann noch ein zweites Telegramm, aber groß beunruhigt waren sie immer noch nicht. Wissen Sie, Dan ist nicht besonders zuverlässig. Wenn er plötzlich die Idee hat, irgendwo ein paar Tage auszuspannen, dann macht er das eben. Als ich aber gestern feststellte, dass die Papiere verschwunden waren und Dan am Tag vor seiner Abreise am Tresor gewesen war, naja, das änderte natürlich die Situation. Warum haben Sie nicht die Polizei alarmiert? $100,000 sind kein Pappenstiel. Sehen Sie, Mr. Sinn, ich bin ganz sicher, dass diese dumme Geschichte ohne viel Aufhebens zu bereinigen ist. Wenn ich nur mit Dan reden kann. Wir sind manchmal verschiedener Meinung, das ist richtig, aber ich mag Dan. Trotz seiner Verrücktheiten. Ich mag ihn und will auf keinen Fall, dass er im Gefängnis landet. Darum möchte ich, dass Sie ihn finden, schnell und ohne Aufsehen. Wissen Sie zufällig, bei welcher Bank Mr. Westbourne ein Privatkonto hat? Bei der Golden Gate Trust Company. Hat er Verwandte? Soviel ich weiß, nur diesen Bruder in Chicago. Freunde, Freundinnen? Und seit einiger Zeit war er mit einer Mrs. Earnshaw befreundet. Ihr Mann ist Immobilienmakler. Wir arbeiten hin und wieder mit ihm zusammen. Haben Sie die Adresse? Die kann Ihnen Miss Nabit geben. Und sonst? Es gab da noch ein junges Mädchen, Eve Duthie, Tänzerin. Sie trat in irgendeinem Club auf. Mehr weiß ich darüber nicht. Haben Sie in seinem Büro irgendwas Wichtiges gefunden? Nichts. Aber wenn Sie sich selbst noch mal umsehen wollen... Vielleicht nachher. Erstmal möchte ich Ihrer Sekretärin ein paar Fragen stellen. Natürlich. Kommen Sie, Miss Nabit. Mr. Sinn hat ein paar Fragen an Sie. Ja. Mr. Zumwalt, es wäre gut, wenn Sie mir die Seriennummern der verschwundenen Papiere besorgen könnten, falls sie irgendwo wieder auftauchen. Kein Problem, Mr. Sinn. Während Sie mit Miss Nabit reden, suche ich Ihnen die Nummern heraus. Oh, danke. Sie sind die Sekretärin von Mr. Zumwalt? Ja. Und von Mr. Westbourne. Ah, Sie arbeiten für beide? Allerdings. Ist das nicht ungewöhnlich? Es ist für die Abwicklung der Geschäfte wichtig, dass ich von den Aktivitäten beider Herren Kenntnis habe. Für die Schreibarbeiten steht eine Stenotypistin zur Verfügung. Aha. Gab es häufiger Streit zwischen Ihren Chefs? Es gibt hin und wieder unterschiedliche Einschätzungen bei der Abwicklung von Aufträgen. Aber Streit... Nein, die beiden verstehen sich ausgezeichnet. Erinnern Sie sich an den 28. des vorigen Monats? Das war der Dienstag, an dem Mr. Westbourne nach New York reisen wollte. Ja, durchaus. Er hat mir 2 Briefe diktiert, geschäftlichen Inhalts, und dann unseren Buchhalter Mr. Quimby beauftragt, das Gepäck aufzugeben und eine Reservierung für den Nachtzug nach New York zu buchen. Kann ich Mr. Quimby sprechen? Einen Augenblick. Bitte kommen Sie in Mr. Zumwalts Büro. Ein Mr. Sinn möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Geben Sie her. Bitte schön. Okay. Hallo, Mr. Quimby. Hallo. Wir können das auch telefonisch erledigen. Ah. Sie haben am 28. August das Gepäck von Mr. Westbourne aufgegeben. Ja, das ist richtig. Erinnern Sie sich an die Gepäckstücke? Ja. Also, wie viele und wie sie aussahen? Ja, 2 große Reisetaschen. Schweinsleder, glaube ich. Jedenfalls gelb. Dann noch eine kleinere Tasche, dunkelbraun. Sie haben die Sachen selbst aufgegeben? Ja. Und dann habe ich noch ein Bett für Mr. Westbourne reservieren lassen. Schlafwagen. Wie kann ich denn die Nummer rausbekommen? Nicht nötig. Wagen 8, Bett 4. Ab Ferry Building, 18.52 Uhr. Auf mein Gedächtnis ist Verlass. Sie sollten Privatdetektiv werden. Und Sie haben Mr. Westbourne Gepäckschein und Reservierung persönlich übergeben? Alles auf seinen Schreibtisch gelegt. Er war gerade mit Mr. Zumwalt zum Essen. Danke, Mr. Quimby. Das wär's schon. Gern geschehen. Miss Nabit, haben Sie mal die Adresse von Mr. Westbourne für mich? Er hat keine eigene Wohnung. Er logiert im Hotel Crossfield. Dann sehe ich mir jetzt das Büro von Mr. Westbourne an. Wenn Mr. Zumwalt nichts dagegen hat. Er hat nicht. Gut, ich bin Sie wohl. Continental Detective Agency San Francisco? Du bist es. Ja, ja. Nee, niemand hier, alle auf Tour. Ja, das fand ich auch, ja. Ja, ein toller Typ. Oh, ja, so eine Art Rudolfo Valentino. Ja, genau. Alice war total durch den Wind, die konnte sich gar nicht mehr ein... Wie gesagt, Sie können ihn zurzeit leider nicht sprechen. Versuchen Sie es bitte morgen noch einmal. Bye. Na, Schätzchen, kleiner Plausch. Das war ein Klient. Der aussieht wie Rudolfo Valentino, ja. Miststück. Bitte keine Liebeserklärung. Es gibt Arbeit. Entzückend. Also, erstens brauche ich die Adresse von einer gewissen Eve Dassey. Hupfdohle an irgendeinem Tingeltangel. Zweitens, frag bitte nach, ob vom Ferry Building am 28. August drei Gepäckstücke auf den Namen Daniel Rathbone nach New York aufgegeben worden sind. Drittens, Langsam, stopp. Nicht so schnell, ich muss mir das aufschreiben. Drittens, stell bitte fest, ob im Zug 18.52 Uhr nach New York das reservierte Bett Nummer 4, Wagen 8, tatsächlich benutzt wurde. Und viertens will ich wissen, was mit dem Privatkonto von diesem Mr. Rathbone in der letzten Zeit so passiert ist, also Einzahlungen, Abbuchungen und so weiter. Und welche Bank? Golden Gate Trust Company. Und wie soll ich das bitte schön anstellen? Lass einfach deinen Charme spielen, dann schaffst du es schon. Danke für die Blumen. So, ich muss jetzt ins Hotel Crossfield. Bis dann, Schätzchen. Tja. September 6.17 Uhr. Ja, ich hab's notiert. Empfehlung an den Herrn Gemahl. Wiederhören. Was kann ich für Sie tun, Mr. Rathbone? Rudy Rathbone. Der Name dürfte Ihnen geläufig sein. Oh, sicher. Mr. Rathbone ist hier gewissermaßen zu Hause. Ja. Also, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich bin in einer Verlegenheit. Ich suche meinen Bruder, Daniel Rathbone. Ich bin auf der Durchreise und wollte ihn in seinem Büro überraschen, aber da wurde mir gesagt, Sie wüssten nicht, wo er ist und ich sollte hier im Hotel Crossfield nachfragen. Tut mir leid, aber Mr. Rathbone, also Ihr Bruder, ist für 3 bis 4 Wochen verreist. Ach. So dumm. Wissen Sie zufällig, wohin er wollte? Es ist wichtig, dass ich ihn erreiche. Er hat leider keine Adresse hinterlassen. Würde es Ihnen viel Mühe machen, nachzusehen, wann er genau abgereist ist? Moment, das werden wir gleich haben. Ja, hier. Am 27. August. Also vor etwa 14 Tagen. Ja. Ist er mit seinem Wagen gefahren? Nein. Mr. Rathbone besitzt meines Wissens keinen eigenen Wagen. Er wurde von einem hoteleigenen Auto kutschiert. Können Sie in Erfahrung bringen, wer ihn kutschiert hat? Bitte, wenn ich Ihnen damit behilflich sein kann. Ach, das wäre sehr nett. Rezeption, Masters. Wer von euch hat am 27. August Mr. Rathbone gefahren? Ja. Einen Augenblick, bitte. Mhm. Ach, Charlie. Bist du da? Ja, dann schick ihn bitte sofort drauf zur Rezeption. Er kommt gleich. Sehr freundlich. Ach, Sie sagten vorhin, Dan sei für 3 bis 4 Wochen verreist. Ja, sein Zimmer bleibt reserviert. Er hat auch seine beiden Schrankkoffer hier gelassen. Handelt es sich um eine Geschäfts- oder um eine Urlaubsreise? Tut mir leid, keine Ahnung. Ich sollte mich bei Ihnen... Ach, Charlie, das ist Mr. Rathbone, der Bruder von Mr. Rathbone, also von unserem Mr. Rathbone. Tag, Mister. Tag. Dann setzen wir uns doch da in die Ecke. Tja, ich suche meinen Bruder. Sie haben ihn am 27. August zum Bahnhof gefahren, erinnern Sie sich? Ja, klar. Ja, er hat mir da nämlich keinen Nickel Trinkgeld gegeben. Sonst ist er immer fix spendabel, aber an dem Tag, naja, da, Pustekuchen. Wissen Sie noch, wie viele Gepäckstücke er dabei hatte? Ja, klar. Ja, was man so mitschleppt, wenn man für ein paar Wochen verreist. 2 größere und 1 kleinere Tasche, kann das sein? Ja, war wohl so. Und Sie haben ihn zum Bahnhof gefahren? Nee. Der wollte zu einer Bank. zur Golden Gate Trust Company? Ja, so heißt die wohl. Ja, ja. Und was passierte dann? Also, Mr. Rathbone, der stieg aus und ging in die Bank rein. Die kleine Tasche, die hat er mitgenommen. Mhm. Ja. Und ja, nach 5 Minuten oder so kam er wieder raus. Und, ja, also ich dachte, ihn hätte ein Pferd getreten. So blass war der, wie ein Ziegenkäse. Und dann haben Sie ihn zum Bahnhof gefahren? Nee, nicht zum Bahnhof. Sonne? Er wollte in seine Firma. Und das möglichst schnell. Tja, nicht mal zum Trinkgeld hat's gereicht. Oh, Moment. Hier, nehmen Sie. Oh, danke, Mister. Ja. Vielen Dank. Und na ja, hoffentlich ist ihm nichts passiert. Ja, ich muss mal nachsehen. Ja, bitte? Mrs. Earnshaw? Ja? Mein Name ist Thin. Ich bin Privatdetektiv. Hier ist meine Legitimation. Ja, und? Ich muss mit Ihnen sprechen. Warum? Es geht um Mr. Rathbone. Sie kennen ihn doch. Mein Mann hat geschäftlich mit ihm zu tun. Hin und wieder. Aber Sie sind mit ihm befreundet. Was soll das? Mr. Rathbone ist verschwunden. Ich habe den Auftrag, ihn zu finden, und Sie werden mir dabei helfen. Ich wüsste nicht, wie. Ja, indem Sie mir zum Beispiel ein paar Fragen beantworten. Ich sehe keine Veranlassung. Ich könnte natürlich auch Ihre Freunde fragen oder Ihren Mann, aber das gibt dann leicht dummes Gerede. Wissen Sie, ein Gerücht? Kommen Sie rein. Da lang, bitte. Nehmen Sie Platz. Ja, danke. Also, was wollen Sie wissen? Alles über Dan und Sie. Es gibt nichts, das Sie interessieren könnte. Hören Sie, Mrs. Earnshaw, ich bin nicht irgend so ein Heini von Revolverblatt, der schmutzige Storys zusammenschmiert. Ich bin Privatdetektiv und brauche von Ihnen Informationen. Und wenn ich die nicht kriege, kann ich Ihnen eine Menge Ärger machen. Also, packen Sie aus. Sie unterstellen mir die ganze Zeit, dass ich etwas zu verbergen hätte. Ich unterstelle Ihnen gar nichts. Ich will nur Informationen über Dan und Sie. Aber versuchen Sie nicht, mir einen Bären aufzubinden. Ich rieche, wenn jemand lügt. Das lernt man in meinem Job. Also gut. Ich kenne Dan seit gut einem Jahr. Und seit 2 Monaten etwa, da wussten wir, dass wir zusammenbleiben wollten. Wir beschlossen zu verschwinden. Es war alles ganz genau geplant. Am 26. August, einem Sonntag, sollte ich nach New Orleans fahren und dort auf ihn warten. Er wollte am Montag nachkommen. Also offiziell war er auf einer Geschäftsreise nach New York. Tatsächlich aber hatte er vor, irgendwo im Mittelwesten umzusteigen und sich in New Orleans mit mir zu treffen. Und von da aus wollten wir nach Honduras mit dem Schiff, um ein neues Leben zu beginnen. Und das Startkapital? Dan wollte seine Ersparnisse abheben. Und ich habe auch ein bisschen privates Vermögen. Warum ist nichts rausgeworden? Dan kam nicht. Am Montag nicht und die nächsten Tage auch nicht. Ich saß in New Orleans und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich habe dann in seinem Hotel angerufen. Aber er war wie verabredet am Montag abgereist. Es gab nur eine vernünftige Erklärung. Dan hatte es sich anders überlegt und mich sitzen lassen. Ich blieb dann noch in New Orleans. Ich war so dumm, immer noch zu hoffen, Dan sei aufgehalten worden und würde sich irgendwann melden. Aber... Warum sind Sie zurück nach San Francisco? Mein Mann hatte über einen Privatdetektiv herausgefunden, wo ich mich aufhielt. Wahrscheinlich habe ich mich ziemlich dämlich angestellt. Jedenfalls tauchte er bei mir auf und überredete mich, zurückzukommen. Und Sie haben keine Nachforschung mehr angestellt? Nein. Sie werden verstehen, dass Mr. Rathbone für mich, dass er mich nicht mehr interessiert. Sie wussten also bis heute nicht, dass er verschwunden ist? Nein, ich sagte ja Entschuldigen schon. Sie, aber Ihre Geschichte hört sich an wie ein Dreigroschenroman. Es war wirklich so. Na gut. Ach, noch eine Frage zum Schluss. Hat Ihnen Mr. Rathbone mal was von Wertpapieren erzählt? Nein. Was für Wertpapiere? Eigene oder welche, die er sich beschaffen wollte. Nein, ich glaube nicht, dass er Wertpapiere besaß. Er hätte mir das bestimmt gesagt. Danke, Mrs. Earnshaw. Und ich muss das natürlich nachprüfen. Tun Sie das, wenn Sie mir nicht glauben. Routine. Es ist kurz nach Mitternacht und um diese Zeit schlafe ich. Entschuldige, es ist 1 Uhr Mittag. Hä? Ich telefoniere mir einen Wolf, um für dich alles Mögliche rauszubekommen und du horchst an der Matratze. Ich habe nachgedacht. Unter der Bettdecke, ist ja toll. Sei lieb, was hast du ausbaldowert? Also, erstens, die 3 Gepäckstücke von diesem Mr. Rathbone sind tatsächlich hier aufgegeben worden und vergammeln jetzt in der New Yorker Gepäckausgabe. Aha. Zweitens, die Schlafwagenreservierung wurde nicht in Anspruch genommen. Auch nicht für einen Teil der Strecke? Willst du auch noch wissen, was für einen Pyjama dein Mr. Rathbone getragen hätte, falls er sein Schlafwagen gut, Schätzchen, hat. Ist schon gut. Ja, es schlicht und einfach nicht erschienen. Ja, ich hab's begriffen. Was ist mit der Bank? Sein Privatkonto hat er leer gefegt. Wann? Am Samstag, den 25. August, hat er alles abgehoben. 5.000 und ein paar zerquetschte. Du warst ja richtig fleißig. Danke für die Blumen. Tja, alles passt irgendwie zusammen. Bis zu diesem verdammten Montag, aber dann... Denken ist dein Bier. Naja. Ach, noch etwas. Ja. Du sollst dich bei Mr. Zumwalt melden. Er möchte sowas wie einen Zwischenbericht, aber... Ja, mach ich. Aber noch heute. Ja, ja. Moment, was ist mit dieser Beinschmeißerin, Eve? Stassi? Ja. Hast du die Adresse? Bush Street, Block 1100. Oh. Darf ich dich heute noch im Büro erwarten? Wo hab ich denn... was ist los? Darf ich dich heute noch im Büro erwarten? Ja, ja, vielleicht später. Gar nicht, wäre besser. Schlaf schön weiter. Ach. Oh, was ist denn... Ach, du... Oh. Bush Street... Auch ein Whisky? Wenn Sie einen übrig haben. Ich brauche das morgens, um in die Gänge zu kommen. Es ist nach 2. Ich bin eine Nachteule. Cheers. Cheers. An welchem Theater treten Sie eigentlich auf, Miss Darcy? Theater? Mit so einem schlaffen Kram halte ich mich doch gar nicht erst auf. Nee, ich bin Ballett. In einem Nachtclub, Dirty Angel, schon mal da gewesen? Sollte ich? Das ist ein heißer Schuppen, müssen Sie mal hin, macht müde Männer munter. Sehe ich so verschlafen aus? Eigentlich nicht. Für einen Schnüffler sehen Sie sogar ganz drollig aus. Eingeschnappt? Ich werde es überleben. Jetzt lassen Sie doch mal was ab, Ihr Job ist doch sicher fix aufregend. Mir wäre lieber, Sie ließen erst mal was ab. Wegen mir und Dan? Ja. Wie war Ihre Beziehung? Beziehung, Quatsch. Wir haben uns ein paar Mal gesehen, dann haben wir miteinander gepennt, dann haben wir uns wieder nicht gesehen und nicht miteinander gepennt. Nichts für die Ewigkeit also. Oh Gott, wo gehen wir denn da hin? Wissen Sie, also, Dan, der ist ja irgendwie ganz sexy. Es bringt Spaß mit ihm so ab und zu, aber Beziehung für die Ewigkeit und so, wäre ja der reinste Betriebsunfall. Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen oder von ihm gehört? Ach, das war so vor einer Woche ungefähr, ja. Da habe ich im Hotel angerufen, aber die sagten, er sei abgezischt. Da war der Fall für mich gegessen. Hm. Woher kennen Sie eigentlich Mr. Zumwalt? Wer soll das denn sein? Dens Geschäftspartner. Er hat mir Ihren Namen genannt. Kein Schimmer. Hm. Ah, vielleicht der Typ, der mal mit Dan im Angel war, so ein kleiner Aufgepumpter. Wenn Sie korpulent meinen, kann das gewesen sein. War er spendabel? Der Aufgepumpte? Nein, nein, Dan. Ach, Dan, ja. Der hat seine Knete nicht gerade eingemottet, aber zum Fenster hat er sie auch nicht rausgeschmissen, obwohl der ganz gut bei Kasse war. Hm. Noch ein Whisky? Und danke, da eine genügt fürs Erste. Und jetzt, Miss Duffy, entschuldigen Sie mich. Das war doch ganz ulkig mit uns. Und wenn Sie mal durchhängen, denken Sie dran. Dirty Angel, ja? Ja, ja. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Haben Sie was in Erfahrung bringen können? Nichts, was uns weiterhilft, Mr. Zumwalt. Alles, was ich rausbekommen habe, ergibt einen Sinn bis zum 27. August, als Mr. Rathbone den Tresorraum der Golden Gate Trust Company verließ. Danach passt nichts mehr zusammen. Übrigens, wussten Sie, dass er mit Mrs. Earnshaw durchbrennen wollte? Nein. Ich wusste, dass sie miteinander befreundet waren, aber das, nein. Er hatte Ihnen gegenüber doch geäußert, dass er wegen einer wichtigen persönlichen Angelegenheit seine Geschäftsreise nach New York nicht antreten könnte. Ja, aber nur ähnlich vage, wie Sie das jetzt sagen. Als Sie am Montagabend in Ihrem Haus über die Auflösung Ihrer Geschäftsverbindung sprachen, ja? Sie sagten, Dan sei einverstanden gewesen, seine privaten Interessen zurückzustellen und die Reise mit einem Tag Verspätung doch noch anzutreten. Das ist richtig. Demnach war diese wichtige persönliche Angelegenheit doch nicht so wichtig, oder? Sie hatte sich inzwischen erledigt. Er hat Ihnen darüber gar nichts gesagt. Tut mir leid, nicht mal eine Andeutung. Nehmen wir mal an, diese wichtige persönliche Angelegenheit sei die geplante Flucht mit Mrs. Earnshaw gewesen. Warum hat er diesen Plan plötzlich aufgegeben? Er hatte seine gesamten Ersparnisse abgehoben. Er hatte die Wertpapiere an sich genommen. Warum fuhr er nicht wie geplant zum Bahnhof, sondern kam noch mal hierher ins Büro? Vielleicht gab es Gründe, die Flucht um einen Tag zu verschieben. Möglich. Aber warum benutzte er nicht die Reservierung, wenigstens für einen Teil der Strecke? Warum ließ er Mrs. Earnshaw sitzen und sein Gepäck nach New York schicken? Vielleicht wollte er eine falsche Spur legen. Gut, okay, aber was hätte ihm das gebracht? Tja. Na, so geht das nicht. Und Dan muss gesucht werden, offiziell. Wir müssen die Polizei einschalten. Sonst kommen wir auch nicht an sein Gepäck in New York ran. Aber das bedeutet Gefängnis für Dan. Mr. Zumwalt, Sie müssen jetzt in erster Linie sich selbst schützen. Als Dans Teilhaber sind Sie zwar nicht strafrechtlich für seine Handlung verantwortlich, aber finanziell müssen Sie dafür gerade stehen. Ja. Es gibt wohl keine andere Möglichkeit. Bitte veranlassen Sie das Nötige. Ja, gut. Ja, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich auf dem Laufenden halten würden. Selbstverständlich. Ja. Ja, ist ja eine reizende Geschichte. Und warum erstattet dieser Zumwalt nicht selber Anzeige? Er hat Hemmungen. Wir sollen also jetzt die Drecksarbeit machen und du kassierst ein sattes Honorar. Hm? Wie soll ich in diesem Restborn ohne Polizei finden? Kannst du mir das mal sagen? Oh, bedauernswerter Einzelkämpfer. Verdammt nochmal, wenn wir ihn nicht bald aufstöbern, dann ist er mit dem Zast über alle Berge und mein Mandant steht im Regen. Ja, und du auch. Wozu seid ihr eigentlich da? Hm? Jedenfalls nicht, um für dich die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Ich will keine Kastanien, ich will Restbauen. Gut, gut. Die Fahndung ist schon so gut wie raus. Nordamerika, Südamerika. Und Honduras. Honduras, selbstverständlich. Wie wär's mit Guadeloupe? Findet raus, was in Gepäckstücken ist. Ich komme da nicht ran. Der Herr Schnüffler kommt da nicht ran. Das baut mich richtig auf. Hast du vielleicht noch einen guten Rat für uns? Ist dir recht, wenn wir das Büro von diesem Rathbone unter die Lupe nehmen? Ja, nein? Ach, das habe ich schon gefilzt. Nichts, was uns weiterhilft. Dürfen wir trotzdem? Ach, macht doch, was ihr wollt. Ich hau mich jetzt in die Kiste. Aber übermorgen stehst du wieder auf der Matte, falls ich noch Fragen habe. Verstanden? Ja, und vielleicht hast du dann schon was Neues. Den Teufel werde ich tun und dich mit Informationen versorgen, du. Also bis übermorgen. Die Polizei verlangt nach dir, höchstpersönlich. Ja? Ist heute schon übermorgen? Nee, morgen. Aber wir haben gerade ein Telegramm bekommen aus New York. All der Kram, den sie in Rathbones Gepäck gefunden haben. Die beiden großen Taschen sind uninteressant, aber... Sieh dir mal die Liste von der Reisetasche an. Kannst du dir einen Reim darauf machen? Vielleicht darf ich es erst mal durchlesen. Oh ja, Entschuldigung. Bitte. 2 Seidenpyjamas, 4 Seidenhemden, 4 Garnituren Unterwäsche, 6 Paar Socken, 12 Krawatten. Wahrscheinlich zu jeder Socke eine. Taschentücher, Kamm, Rasierbar, so weiter. Zigarrenkiste mit 12 Zigarren, 32er Colt. Eine Landkarte von Honduras. Spanisch-Englisch-Diktionär, Whisky-Briefmarken. Was hältst du davon? Passt wie Zwiebel zu Vanillepudding. Warum hat er das aufgegeben? Sind doch alles Dinge, die er vermutlich für die Flucht mit Mrs. Earnshaw brauchte. Niemand gibt eine Reisetasche mit seinem täglichen Krimskrams auf. Und schon gar nicht nach New York, wenn er nach New Orleans will. Nicht mal zur Irreführung. Vielleicht hat er sich anders überlegt. Vielleicht wollte er den Krempel nur loswerden, weil er ihn nicht mehr brauchte. Aber warum hat er nicht mehr gebraucht? Das ist dieselbe Tasche, mit der er in den Tresorraum der Bank ging, als er die Wertpapiere holte. Kriegt das einfach nicht auf die Reihe. Hier ist noch was zum auf die Reihe kriegen. Das haben wir in Rathbones Schreibtisch gefunden. Lieber Danny Boy, falls es noch nie... Aber ich habe das unterste nach oben gekehrt. Ich schwöre dir, da lag kein Brief. Ja, es war hinter eine Schublade gerutscht. Also schwör nicht, lies lieber. Lieber Danny Boy, falls es noch nicht zu spät ist, habe ich es mir mit dem Wegfahren anders überlegt. Wenn du noch einen Tag warten kannst bis Dienstag, dann fahre ich. Ruf mich an, sobald du diesen Brief in Händen hältst. Wenn du mich noch willst, erwarte ich dich Dienstagabend in New Orleans. Mehr denn je, deine dich liebende M.E. Sonntag am 26. August. Das nahm er. Deswegen hat er die Sache um einen Tag verschoben und seinen ursprünglichen Plan geändert. Hat mich doch diese verdammte Mrs. Earnshaw aufs Kreuz gelegt. Wahrscheinlich weiß sie auch von den Wertpapieren. Oder, warte mal. Rufst du die Heilsarmee an? Zum World and Rathbone, guten Tag. Geben Sie mir Mr. Zumwalt. Ja, ich bin es. Würden Sie mich bitte jetzt mit Ihrem Chef verbinden, dessen habe ich. Kannst du mir mal verraten? Moment. Ja, Mr. Finn, was gibt es? Wie sieht's eigentlich mit Ihrer Tipse aus? Hatte sie ein Verhältnis mit Rathbone? Hallo? Miss Nabit und ich werden heiraten, sobald ich von meiner Frau geschieden bin. Ach, können Sie das nochmal sagen? Wir werden heiraten. Deswegen habe ich auch die Anweisung zurückgezogen, mein Haus zu verkaufen. Würden Sie mir bitte verraten, warum Sie das fragen? Ach, nur so eine vage Vermutung. Entschuldigen Sie, hat sich erledigt. Mir scheint, dass die meisten Ihrer Vermutungen etwas vage sind. Ich möchte auf Ihre weitere Mitarbeit verzichten. Bitte schicken Sie mir Ihre Rechnung. Wie Sie meinen, Mr. Zumwalt. Aber den heutigen Tag werden Sie voll bezahlen müssen. Und wenn es Ihnen nichts ausmacht, werde ich an dem Fall noch bis 23.59 Uhr weiterarbeiten. Tun Sie, was Sie nicht lassen können, aber verschonen Sie mich mit weiteren Berichten. Hat er dich gefeuert? Wir haben unser Arbeitsverhältnis in gegenseitigem Einvernehmen beendet. So klang es auch. Ja, wollen wir streiten oder nachdenken? Nachdenken. Bitte. Also erstmal, dieser Brief war nicht im Schreibtisch, als ich den durchsucht habe. Da bin ich ganz sicher. Der Brief ist ein fauler Trick. Von wem? Ich das wüsste. Willst du auch einen Schluck? Ah, bin im Dienst. Ich auch. Cheers. Mal angenommen, Zumwalt und Rathbone stecken unter einer Decke. Du liest zu viel Krimis. Nur angenommen. Dann musste einer als Sündenbock herhalten. Und diese Rolle hat Rathbone übernommen. Das passt doch. Sie lassen die Polizei da ganz raus und engagieren stattdessen Privatdetektiv. Kein schlechter Schachzug. Und ich, Hornocks, hab genau das gemacht, was sie wollten. Ich hab's über alles auf dem Laufenden gehalten. Also mit dem Hornochsen bin ich einverstanden. Nur was hatten Sie davon? Ja, Sie konnten alle Fehler oder Schwachstellen Ihres Planes korrigieren, bevor die Polizei eingriff. Und wenn der Schnüffler auf dem Terrain kommt, wo es anfängt, gefährlich zu werden, dann schmeißt man ihn eben raus. Was glücklicherweise passiert ist, weiter? Ihr findet Rathbone. Wäre ja immerhin möglich, ne? In Honduras oder irgendwo. Und Zumwalt bietet sich an, ihn zu identifizieren. Er sieht ihn sich an und sagt, tut mir leid, das ist er nicht. Rathbone wird wieder freigelassen und verduftet für immer. Und warum hat Rathbone plötzlich seine Pläne geändert? Kannst du mir das auch verraten? Meine Theorie erklärt immerhin, warum er am Montag nochmal im Büro auftauchte. Aus einem Grund, den wir nicht kennen, hatte er seinen ursprünglichen Plan geändert. Darüber wollte er mit Zumwalt reden. Sie beschlossen, Mrs. Earnshaw aus der Sache rauszuhalten. Dann fuhren sie zu Zumwalts Haus. Warum bitte? Ja, warum? Und warum hat sich Zumwalt entschlossen, sein Haus nun doch nicht zu verkaufen? Und warum hat er mir das scheinbar beiläufig am Telefon mitgeteilt? Geht mir doch gar nichts an. Wir sollten uns das Haus mal ansehen. Ja, und das mache ich, bis ihr einen Hausdurchsuchungsbefehl habt. Und bei dem Wind, den ihr bei solchen Aktionen macht. Du, das ist ein krummes Ding. Ich darf nichts davon wissen. Dann vergiss es. Schon passiert. Du, tu mir noch einen Gefallen. Ruf zum Vault an. Erzähl ihm, ihr habt jemand aufgestöbert, auf den Rathbones Beschreibung passt. Zum Vault soll zu euch kommen und den Kerl identifizieren. Halt ihn unter irgendeinem Vorwand hin, dir wird schon was einfallen. Eine gute Stunde, damit er mir in seinem Haus nicht in die Quere kommt, okay? Du mutest mir da allerhand zu. Ja. Ich lade dich dafür auch in den Dirty Angel ein. Oh, wie schön. Und ich gebe dir für alle Fälle einen Mann mit, Sergeant Hooley. Der sieht sowieso nie was. Na, kommen Sie, Sie Ordnungshüter. In Anbetracht der besonderen Umstände wäre es ratsam, das Licht nicht anzumachen. Sie brauchen nicht zu flüstern, hier ist keiner. Jawohl, Mr. Finn, aber die Nachbarn könnten das Licht sehen. Sergeant Hooley, ich bin nicht hier, um mit Ihnen zu palavern, sondern um das Haus zu durchsuchen. Und Sie haben den Auftrag, mir dabei zu helfen. Jawohl, obwohl... Obwohl was? Obwohl ich in 17 Minuten Feierabend hätte, Mr. Finn. Dann machen Sie eben ein bisschen schneller. Ich gehe auf und Sie suchen hier unten. Klar? Jawohl. Ach, bitte, Mr. Finn. Ja. Ja, was suchen wir eigentlich? Na, Wertpapiere, Aktien. Ach so, ja, aber wie sehen die aus? Wie Aktien eben so aussehen. Da steht eine Nummer drauf, die Aktiengesellschaft, der Nominalwert. Ach so. Ah, was noch draufsteht, werden wir ja sehen, wenn wir die Dinger gefunden haben. Gut. Continental Detective Agency? Detective Bennett, ich möchte Ihren Chef sprechen. Tut mir leid, aber der ist vor 2 Stunden weg. Hat er gesagt, wohin? Er wollte irgendwo einbrechen. Wenn er sich meldet? Ja. Nee, lassen Sie. Mir wird schon was einfallen. Irgendwas nicht okay? Nein, nichts Wichtiges. Dann ist es ja gut. Hallo? Sind Sie noch dran? Ja. Kennen Sie den Dirty Angel? Nein. Ist das ein Puff? Fragen Sie Mr. Finn. Na, was gefunden? Nein, nichts, was wie eine Aktie aussieht. Haben Sie auch genau hingesehen? Selbstverständlich, Mr. Finn. Ich mache das ja auch nicht das erste Mal. Ich dachte nur, weil Ihre Brille hier auf dem Klavier liegt. Ja, das ist eine Fernbrille. Aha. Oben ist auch Fehlanzeige. Könnte ich jetzt gehen, Mr. Finn? Mein Dienst ist seit 44 Minuten. Ja, hauen Sie ab. Den Keller mache ich dann allein. Schönen Feierabend. Ja, sehr freundlich, Mr. Finn. Und vielen Dank, Sergeant, für Ihre tatkräftige Mithilfe. Gern geschehen. Nichts dazu. Fässer, Kisten, alte Möbel. Hier. Zement. Getreten. Moment mal. Kann man noch kommen. Sie etwas Bestimmtes? Mr. Zumwalt. Nehmen Sie die Hände hoch. Wieso sind Sie schon von der Polizei zurück? Sie glauben doch nicht, dass ich auf solchen Schnickschnack reinfalle. Schlaues Kerlchen. Aber es wird Ihnen nicht viel nützen. Werfen Sie Ihren Revolver weg. Hierher. In meine Richtung. Ich muss Sie enttäuschen. Ich habe keine Kanone dabei. Ich bin hier, um nach Goldfischen zu suchen, nicht um Schießübungen zu veranstalten. Legen Sie sich auf den Boden und strecken Sie die Arme seitwärts. Das ist mein Sonntagsanzug. Sparen Sie sich Ihre Scherze. Los, hinlegen. Auf den Rücken. Hände weg vom Körper! Nur flippen Sie mal nicht gleich aus. Arme ausbreiten. Ja, Yoga für Anfänger. Ist es recht so? Sehr schön. Jetzt können wir uns in Ruhe unterhalten. Ich werde mir einen Schnupfen holen auf dem feuchten Boden. Sie haben hier also, wie sagten Sie, Goldfische gesucht. Vermutlich meinen Sie die Wertpapiere. Für wie dämlich halten Sie mich eigentlich? In solchen Situationen diskutiere ich ungern. Tatsache ist, dass Sie die Dinger haben. Wie beruhigend, einen so begabten Schnüffler engagiert zu haben. Dann packen Sie mal aus, Sie Klugscheißer. Bis Mitternacht muss ich Sie ja ohnehin noch bezahlen. Die Arme bleiben schön da, wo Sie sind. Ich hatte sowieso nicht vor zu beten. Ich höre. Na gut. Wenn Sie mich so nett bitten. Sie haben die Papiere an sich genommen, um sich ein flottes Leben zu machen. Aber Sie hatten Dan nicht auf der Rechnung. Der kam nämlich auf dieselbe Idee. Er brauchte Startkapital für eine lange, glückliche Zukunft. Mit Mrs. Earnshaw. Im Tresor war aber nichts. Als Dieb kam nur sie in Frage. Also änderte er seinen Plan und fuhr nicht zum Bahnhof, sondern ins Büro, um sie zur Rede zu stellen. Sie schlugen vor, alles in Ruhe zu besprechen und lockten ihn hierher in ihr Haus. Und hier brachten sie ihn dann um. Klingt überzeugend. Aber wo sind die Beweise? Ich bin noch nicht fertig. Also, sie haben Rathbone erschossen. Der Rest war einfach. Miss Nabet war ja mit von der Partie. Sie sorgte dafür, dass Mr. Quimby ein Bett im Nachtzug reservierte und die Gepäckstücke aufgab. Sie erklärte jedem, der es wissen wollte, Dan sei am Dienstag noch im Büro gewesen und habe anschließend seine Geschäftsreise nach New York angetreten. Dadurch musste natürlich der Eindruck entstehen, dass der Tote am Dienstag, am 28. August, noch am Leben war. Auf dem Weg nach New York verschwand er dann auf Nimmerwiedersehen. Mit den Aktien. Ein klarer Tatbestand. Selbst die Polizei musste das schlucken. Aber die ließen sie vorsichtshalber erstmal aus dem Spiel. Nach 2 Wochen engagierten sie mich. Bleiben. Angeblich hatten sie erst jetzt das Fehlen der Papiere entdeckt. Aber bloß keine Polizei, damit der arme Dan ja nicht im Gefängnis landete. Und ich Dussel kroch ihn auf den Leim. Stutzig wurde ich erst, als ich mit Mrs. Earnshaw sprach. Ihre Geschichte passte irgendwie nicht mit der Story zusammen, die Sie mir aufgetischt hatten, Mr. Zumwalt. Aber diese Schwachstelle haben Sie ja selbst bemerkt und deshalb nachträglich den gefälschten Brief in Dans Schreibtisch versteckt. Hm? Der sollte die rätselhafte Verschiebung der Reise von Montag auf Dienstag erklären. Eine Weile dachte ich, Sie und Dan hätten 50-50 gemacht. Aber diese Möglichkeit scheidet ja nun aus. Es war ein Fehler, die Leiche hier im Keller zu verbuddeln, Mr. Zumwalt. Sie hätten sie besser sofort einzementiert. Eine schaurig schöne Geschichte. Mal abgesehen davon, dass sie nur zum Teil stimmt. Ich habe Dan erschossen, richtig, aber aus Notwehr. Er hat mich mit seinem Revolver bedroht. Und die Wertpapiere habe ich nur kurzfristig an mich genommen, um einen momentanen Engpass auf dem Aktienmarkt auszugleichen. Ich werde sie zurückgeben. Wie gefällt Ihnen das? Die Wahrheit gefällt mir besser. Nur wird die keiner mehr erfahren. Tja, Mr. Thing, die Wahrheit kann tödlich sein. Gerade für Einbrecher, die in fremden Kellern herumstöbern. Wie sollte ich Sie erkennen bei der Dunkelheit? Wenn Sie gestatten, werde ich das Honorar an Ihre Agentur überweisen. Für die Beerdigung dürfte es reichen. Leben Sie wohl! Entschuldigen Sie, Mr. Finn, aber ich hatte meine Brille auf dem Klavier vergessen. Mensch, Hooley! Sie haben mir das Leben gerettet. Und das nach Dienstschluss. Danke. Gern geschehen, Mr. Finn. Und? Haben Sie alles mitgehört? Ja, das Wichtigste schon. Und Sie könnten das vor Gericht beeilen? Nach bestem Wissen und Gewissen. Tja, Mr. Zumwalt. Auch Lügen können tödlich sein. Ja, zeigen Sie mal, wo haben wir denn das Kügelchen hinbekommen? Alle Achtung, Holy. Genau ans Handgelenk getroffen. Sie sind ja ein Meisterschütze. Naja, mit Brille schieße ich recht ordentlich, Mr. Finn. Sie hörten Einmal New York und nicht zurück. Ein Kriminalhörspiel nach der Erzählung Der schwarze Hut, der gar nicht da war, von Dashiell Hammett. Es sprachen Thin, Rüdiger Kirstein, Zumwalt, Gerd Baltus, Miss Nabet, Angela Schmidt, Sekretärin, Gerda Katharina Kramer, Quimby, Holger Malich, Hotelier, Hans Kahlert, Charlie, Uli Krum, Mrs. Earnshaw, Marlene Dickhoff, Miss Dussey, Marion Breckwald, Detective Bennett, Siegfried Kernen, Sergeant Holy, Klaus Schreiber. Technik, Angelika Körber und Johannes Carstens. Assistenz Gabriele Rosch, Hörspieleinrichtung und Regie Hans Rosenhauer.